Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren, verehrtes Radiopublikum, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 30. Juli 2016. Willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Vierter Teil. Hitler fordert seinen Lohn. Ende Oktober 1937 war ganz Asturien besetzt. Franco kontrollierte jetzt die gesamte Atlantikküste und über die Hälfte des spanischen Territoriums. Dank der Legion Condor hatte er ein Jahr nach seiner Niederlage vor Madrid einen entscheidenden Sieg gegen die Republik errungen. Zusammen mit den Glückwünschen präsentierte Hitler seine Rechnung. Er verlangte die Abtretung eines Großteils der nordspanischen Erz- und Kohlegruben. Verhandlungsführer der Deutschen war jener clevere Johannes Bernhard, der im Sieg des Bürgerkrieges vom kleinen Handelsmann in Marokko zum Hauptkriegslieferanten Frankos und Vertrauensmann Görings aufgestiegen war. In einem Memorandum für den deutschen Botschafter schrieb er am 4. November 1937: Zweck unserer wirtschaftlichen Interessen muss das tiefe Hineingehen in die Hauptquellen des spanischen Reichtums sein. Nachdem wir das spanische Volk vom Untergang gerettet haben und ihm den Weg zum Aufstieg bereiten, müssen wir auf eine Verbriefung der erworbenen Rechte auf lange Sicht bestehen. Zur Empörung der Deutschen wies Franco die Beuteforderung zurück. Er lehnte rundweg ab, schreibt sein Schwager und Außenminister Serrano Sunier. Und ich erinnere mich, wie er zur Stunde des Mittagessens fast verzweifelt war. Lieber soll alles verloren gehen, sagte er mir, bevor ich nur einen Fingerbreit unseres nationalen Reichtums abtrete. Göring schäumte vor Wut. Das Auswärtige Amt kabelte an Botschafter Storer in Salamanca. Er, Göring, sei keinesfalls bereit, ein solches Verhalten des Generalissimus hinzunehmen. Er sei zu den letzten Konsequenzen entschlossen, wenn nicht der Generalissimus unsere Rechte und Interessen in absolut klarer Form sicherstelle. Das hieß im Klartext: Abzug der Legion Condor, wenn Franco nicht spurt. Schließlich gaben die Spanier nach. Sie räumten einer deutschen Holding, der ROWAG, Rohstoffwarenkompensation, die Kapitalmehrheit an 5 Bergbaugesellschaften ein. Das Geschäft sicherte Hitler die Versorgung mit Eisen- und Kupfererz bis in die Schlussphase des Zweiten Weltkriegs. Aber Francos Verstimmung war nie mehr ganz auszuräumen. Auch innenpolitisch erfüllte Franco nicht die Erwartungen Berlins. Kaum hatte sich seine militärische Lage gefestigt, begann er, seine persönliche Macht in der nationalen Zone auszubauen. Schon am 1. Oktober 1936 war er in Burgos zum Staatschef und Caudillo-Führer ausgerufen worden. Außerdem blieb er Generalissimus der nationalen Truppen. Kurz darauf verbot die provisorische Regierung auch formell jede politische und gewerkschaftliche Betätigung, das heißt auch die Aktivitäten jener Parteien, die einst als nationale Front gegen die Volksfront angetreten waren. Sogar die katholische Acción Popular wurde aufgelöst. Ihr Führer, Gil Robles, einst Chef der CEDA und neben Calvo Sotelo führender Kopf der Nationalen Front, hatte die Allianz mit Franco abgelehnt. Er ging bei Ausbruch des Bürgerkrieges ins freiwillige Exil nach Portugal und kehrte erst 20 Jahre später zurück, um sich der Opposition gegen Franco anzuschließen. Im April 1937 entmachtete der Caudillo schließlich die Falange, die einzige Kraft im eigenen Lager, die ihm gefährlich werden könnte. Die Falange wollte die nationalsyndikalistische Revolution, einen faschistischen Staat nach deutschem Muster. Franco sah das mit Unbehagen. Er hasste das Wort Revolution, egal aus welcher Ecke es kam. Die Leute sollten arbeiten und beten, das war seine ganze Philosophie. So verfügte Franco kurzerhand die Verschmelzung der Falange mit den Karlisten. Die Karlisten wollten zwar keine Revolution, aber sie wollten ihren König wiederhaben. Und auch dies sah Franco mit Unbehagen. Er hatte wohl die rot-gelb-rote Fahne der Monarchie übernommen, aber er dachte nicht daran, die Bourbonen wieder auf den Thron zu setzen. Er war weder Falangist noch Monarchist, und indem er Falangisten und Monarchisten zum Mischmasch der nationalen Bewegung verschmolz, paralysierte er alle beide. Er war entschlossen, keine andere Macht in Spanien zuzulassen. Als die Falange gegen die Zwangsvereinigung mit den Karlisten opponierte, schlug Franco hart zu. Er ließ den Falangeführer Manuel Edilla verhaften und wegen Rebellion zum Tode verurteilen. Großzügig begnadigte er ihn anschließend zu lebenslanger Haft. Den Karlistenführer Falconde hatte er schon vorher außer Landes gewiesen. Mit Rücksicht auf die vielen Monarchisten und ihre Verbindungen zum Ausland konnte er ihn nicht einfach einsperren wie den Falange-Boss. Falangistische und monarchistische Losungen galten fortan als staatsfeindlich. Am 1. November 1937 erließ Franco im Amtsblatt der Bewegung die Vorschrift, dass bei Kundgebungen und Paraden nur noch folgende Slogans gerufen werden durften: Franco, Franco, Franco, Es lebe Spanien und Spanien einig, groß und frei. Alle anderen Rufe, so wörtlich, werden als gezielte Störungen betrachtet und von den Partei- und Staatsorganen entsprechend bestraft. Noch ehe der Bürgerkrieg entschieden war, standen somit die ersten Verlierer schon fest. Es waren diejenigen, die Franco in den Sattel gehoben hatten. Aus seinen einzigen persönlichen Rivalen wurde der Caudillo durch eine Fügung des Schicksals los. General Mola, der mit Franco zusammen die Erhebung gegen die Republik geplant und gestartet hatte, stürzte beim Flug nach Burgos tödlich ab. Er kam damit auf die gleiche Art ums Leben wie General Sanjurjo, der eigentlich zum Führer der Rebellion ausersehen war, aber bei der Rückkehr aus dem portugiesischen Exil abstürzte. So blieb Franco als einziger aus dem Triumvirat am Leben. Ab Sommer 1937 war er der unumschränkte Herrscher über Nationalspanien. Statt einer nationalsyndikalistischen Revolution, wie sie der Falange vorschwebte, statt einer Monarchie, wie sie die Royalisten wollten, statt einer konservativen Republik, wie sie die katholische Acción Popular und die CEDA im Auge hatten, errichtete Franco seine persönliche Diktatur. Sie hörten aus dem Buch »Es lebe der Tod« von Heinrich Jennecke, erschienen in Hamburg 1980 bei Goldmann, das Kapitel »Hitler fordert seinen Lohn«. Eine Niemandsland-Produktion 2016. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Einerlei ausgelöscht, was einmal war mit uns und unserer Liebe auch. Glaub ich wär bei dir und du sprichst mit mir, wie es einst früher war. Doch die schönen Stunden sind vorüber, und andere Menschen sind dir lieber. Dich quält nicht wie mich Sehnsucht, du. Du gehst an mir vorbei, es ist dir einerlei, liebe wohl, goodbye. Thank you. Willkommen noch einmal, Spätaufsteher. Alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die erst jetzt aus den Betten kommen und das Radio eingeschaltet haben, hier auf 91.4 FM in Barcelona, Contrabanda. Ich begrüße Sie noch einmal. Keine Angst, alles, was Sie verpasst haben, können Sie im Podcast von www.niemandsland.contrabanda.org nachholen. Oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Heiß ist es heute hier in der gräflichen Stadt. Temperaturen schon jetzt weit über 30 Grad. Und es wird noch heißer werden, wenn es gegen Mittag zugehen wird. Gefühlte Viertel vor elf. Die Stadt leidet unter einer brüllenden Hitze und die Stadt leidet auch unter einer absurden, unglaublichen Invasion von Touristen. Terrorismus und Tourismus hängen eng miteinander zusammen. Nicht etwa, dass die Touristen Terror ausüben würden, das wollen wir ihnen nicht unterstellen. Die meisten sind liebenswürdig, nett, gut erzogen und unheimlich tolle Leute. Schön anzusehen, wie sie durch die Straßen gehen und lächeln und gucken und staunen und sich freuen. Aber auch ein großer Teil von ihnen ist dumm, rücksichtslos, brutal und partyversessen um jeden Preis. Der Spiegel kommt diese Woche mit einer großen Reportage zum Thema Tourismus. Nix wie weg. Kurztrips in Metropolen sind zum Volkssport avanciert. Doch was die Urlauber erfreut, lässt Städte wie Berlin, Prag und Barcelona ächzen. Nun formiert sich Protest. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, in fremden Ländern unangenehm aufzufallen. Martin, der ist 24, aus Kalifornien, hat sich für eine der bewährtesten entschieden. Der lebensfrohe Angehörige des US-Militärs trinkt sich in diesem Sommer durch Europa. Der bisherige Verlauf der Reise lässt ihn schwärmen. Party auf den Straßen Barcelonas, Party in den Ferienwohnungen auf Ibiza, Party auf einem Partyboot. Morgen früh fährt er weiter nach Prag. Party machen. Bis dahin will er durch die Berliner Nacht ziehen, als Teilnehmer einer geführten Kneipentour. Er trägt Schuhe mit Blinklichtern und hat sich vorweg mit 4 Bier und 2 Tequila in Stimmung gebracht. Die Exkursion, im Internet als Original Bird in Pub Crawl annonciert, besteht aus betreutem Trinken in 3 Kneipen in einem Club. Abmarsch jeden Abend um 10 Uhr an einem Hostel nahe dem Alexanderplatz. Pro Cocktail oder Bier gibt es etwas Hochprozentiges gratis. In der zweiten Bar gießen die ortskundigen Führer den Teilnehmern Pfefferminzlikör direkt aus der Flasche in den Mund. Ähnliche Touren bietet der Veranstalter, ein in Berlin ansässiger irischer Geschäftsmann, in 12 weiteren europäischen Metropolen an. Touristen sind Eroberer, schreibt der Spiegel, die sich als Freunde tarnen. Das macht den Umgang mit ihnen oft schwer und mögen sie noch so viel Geld dalassen. Seit Kurztrips in benachbarte wie auch entlegene Metropolen zum Volkssport avanciert sind, stöhnen Anwohner rund um den Globus über die zunehmende Unwirtlichkeit ihrer Städte. Sie fühlen sich überrollt und überfordert. Das Geschäft mit den Städtereisen floriert, in Asien wie in Südamerika. In Europa stieg die Zahl der gebuchten Reisen im Zeitraum von 2005 bis 2014 um fast 40%. Deutsche Metropolen wie München legten noch stärker zu. Selbst Tchibo und Aldi sind längst ins Reisegewerbe eingestiegen. Befeuert wird der Hype durch Vermittler von Privatquartieren wie Airbnb, die weitere Bettenkontingente in den ohnehin überhitzten Markt stellen. Besonders groß ist das Angebot in Paris, wo es bereits fast halb so viele Ferienwohnungen wie Hotelzimmer gibt. Es läuft. Für reisende Veranstalter und Bettenbesitzer, die Einheimischen aber ächzen, vor allem im eng gebauten Europa, wo sich die Attraktionen oft auf einer Fläche von wenigen Quadratkilometern konzentrieren, wie in Barcelona, Prag oder Salzburg. Die Zielorte erleben die Urlaubermassen als Heimsuchung. Anwohner fliehen, mit ihnen verschwinden Bäckereien oder Lebensmittelhändler. An deren Stelle rücken Andenkenketten oder Wechselstuben. Die Innenstädte veröden. Damit wird Realität, wovor der Denker Hans Magnus Enzensberger vor fast 60 Jahren in seinem Traktat Eine Theorie des Tourismus warnte. Demnach gefährdet oder zerstört der Reisende durch bloße Anwesenheit das, was er eigentlich sucht: Ursprünglichkeit und Lokalkolorit. Dass einer Stadt ihre Magie abhanden kommen kann, zeigt zum Beispiel Venedig. Die Bevölkerung ist seit 1980 von 120.000 auf nur noch 60.000 geschrumpft. Dafür gondeln nun täglich 80.000 Individual- und Kreuzfahrttouristen durch die Lagunenstadt. Venedig, resümierte jüngst die FAZ, sei weitgehend mumifiziert und zu einer begehbaren Postkartenlandschaft mutiert. Um ihre Stadt vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, bäumen sich die Bewohner von Europas Metropolen auf. Am heftigsten wohl die Bürger Barcelonas. Und das hat mit den Olympischen Spielen von 1992 zu tun. Für das Weltereignis erfand sich Kataloniens Kapitale zum zweiten Mal. Stadtplaner und Architekten ließen futuristische Gebäude aus dem Boden stampfen und legten einen kilometerlangen Sandstrand an, der das Fischerviertel Barceloneta zum Tummelplatz machte. An der Promenade lockt Lokal neben Lokal mit Fotos von Muscheln und Hühnchen auf Reis, die abends neonhell leuchten. Hinten aber in Barcelonas Gassen protestieren Bürger gegen die Urlaubermassen, indem sie die Flagge des Stadtteils aus dem Fenster hängen, ein Segelschiff oder einen Leuchtturm auf blau-gelbem Grund, dazu Transparente mit Slogans wie »Keine Touristen-Apartments«. Immer wieder kam es zu Demonstrationen, erstmals 2014, nachdem drei nackte Italiener in einem Supermarkt spaziert waren, mutmaßlich Touristen aus Ferienwohnungen. Doch es gibt Hoffnung, sie wird genährt durch Ada Colau. Die 42-Jährige wurde bekannt als Aktivistin und Galionsfigur der Hausbesetzer-Szene. Vor gut einem Jahr wurde sie zu Barcelonas Bürgermeisterin gewählt. Der Massentourismus ist ihr großes Thema. Colau hat den Bürgern versprochen, die Stadt für sie zurückzuerobern. Mitte Juni, ein Vormittag im Rathaus, Colaus Arbeitszimmer. Die Möbel und der Miro an der Wand stammen vom Vorgänger. Die Schwarz-Weiß-Fotos großer Spanierinnen hat Colau mitgebracht. Die erste Ministerin des Landes, eine Schriftstellerin, eine KZ-Überlebende, ihre Vorbilder. Colau ist heute später ins Büro gekommen, weil sie eine Stunde lang über die Zukunft Barcelonas diskutiert hat. Ihre Gesprächspartner waren 10-Jährige an der Schule ihres Sohnes. Am meisten hätten die Kinder nach den Flüchtlingen in der Stadt gefragt, sagt sie, und nach dem Tourismus, denn mit ihm sind sie täglich konfrontiert. Die Schule liegt in der Nähe der Kirche Sagrada Familia, des meistbesichtigsten Bauwerks der Stadt. Colau wohnt im selben Viertel. Die Apartments im Haus nebenan werden allesamt an Urlauber vermietet. Manche von ihnen lernt Colau persönlich kennen, wenn sie ihren Hauseingang mit Koffern zubauen oder bei ihr klingeln, weil sie sich in der Tür vertan haben. In der Altstadt übertrifft die Zahl der Touristenbetten die der Anwohner inzwischen um das Dreifache, sagt Colau. Hinzu kommt der Verlust der Identität. Wenn ich mich mit jemandem in der Nähe meiner Wohnung treffen möchte, ist es schwer, eine gemütliche Kneipe zu finden, in der die Atmosphäre des Viertels spürbar wird. Es gibt fast nur noch Ketten ohne einen eigenen Charakter. Zur Qual werden die Touristen auf der Rambla, Barcelonas Flaniermeile. Früher bin ich dort mit meiner Familie spazieren gegangen. Heute meiden Einheimische diese Straße, weil sie ihnen zu touristisch geworden ist. An der Rambla leben 1000 Anwohner und jährlich kommen mehrere Millionen Touristen. Das ist enorm, sagt Colau. Inzwischen organisiere die Stadt Veranstaltungen für die Anwohner, um deren Zusammenhalt zu stärken und ihren Wegzug abzuwenden. Ihren Anhängern gilt Colau als Rächerin der Unterdrückten. Für jene, die ihr Geld mit dem Fremdenverkehr verdienen, ist sie eine Hassfigur. Kaum im Amt ließ Colau 30 geplante Hotelprojekte stoppen, zunächst für ein Jahr. Auch Genehmigungen für neue Touristenwohnungen werden vorerst nicht erteilt. Enrique Alcantara, der 42 Jahre alt, will sich das nicht gefallen lassen. Er ist der Vorsitzende von Apartur. Der Zusammenschluss der Anbieter von Ferienwohnungen hat rund 7.000 der 10.000 Apartments, die in Barcelona offiziell an Touristen vermietet werden, in seiner Obhut. Die Illegalen eingerechnet, dürften es einige Tausend mehr sein. Aber mit ihnen, betont er, habe er nichts zu tun. Alcantara legt ein weißes Kästchen auf den Konferenztisch seines Büros im Zentrum von Barcelona. Ein Krieger, der seine Waffen für die nächste Schlacht präsentiert. Die Frage ist längst nicht mehr, ob Touristen stören, sondern wie sehr. Das Kästchen soll es klären. Er misst, wie laut es in der Umgebung ist. Alcantara hat es mit einem Smartphone verbunden. Eine App zeigt eine Kurve, die den Lärmpegel abbildet. Gering, mittel oder hoch. 1000 Ferienwohnungen wurden seit April mit einem solchen Lärmmessgerät ausgerüstet. So können die Verwalter eingreifen, wenn die temporären Mieter über die Stränge schlagen oder eben beweisen, wie leise sie sind. Jede katalanische Familie ist lauter, empört sich Alcantara, einschließlich meiner eigenen. So ein Dummkopf. Er selbst ist für einen Katalanen eher ruhig. Zu ruhig finden manche Mitglieder von Apartur. Sie wünschen sich, ihr oberster Vertreter würde mehr kämpfen. Wir sind doch Opfer, empört sich einer, der seit Jahren Wohnungen an Urlauber vermietet. Dabei erwirtschaftet der Tourismus 13% der Einnahmen Barcelonas. Es ist kompliziert. In den 50er Jahren, als Enzensberger seinen Aufsatz über das Wesen des Tourismus verfasste, waren mehrtägige Ausflüge in europäische Metropolen noch das Privileg gut betuchter. Man reiste per Auto oder Bahn an, einen Flug konnten sich nur wenige leisten. Im Vordergrund stand die Besichtigung kultureller und architektonischer Höchstleistungen. Shoppen und Trinken waren eher nachrangig. In den 80er Jahren wurde Städtetourismus zum Massenphänomen. Dank steigender Einkommen entwickelte sich der Trend zum Zweittrip, der sich von der Hauptreise ans Meer oder in die Berge abheben sollte. Neue Fluglinien wie Ryanair oder EasyJet begannen, die Luftfahrt zu revolutionieren, begleitet vom Spott traditioneller Airlines wie Lufthansa oder Air France. Tickets waren nun für den Preis einer Taxifahrt zu bekommen. Die Flugdiscounter bescherten den Hotels und Pensionen neue Kundengruppen, vor allem Jugendliche. Die kamen mit ihrem Taschengeld plötzlich so weit wie nie zuvor. Heute haben die Preisbrecher der Lüfte in Europa einen Marktanteil von über 40% am Flugverkehr und der dürfte sich noch deutlich erhöhen. Die Lufthansa hat längst aufgehört zu spötteln. Stattdessen ist sie mit ihrer neuen Billigmarke Eurowings ins schnelllebige Geschäft eingestiegen, weil sie es sich nicht leisten kann, das wichtigste Kundensegment zu verlieren. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Eine halbe Million Besucher wälzt sich täglich durch die deutsche Hauptstadt Berlin. Im Sommer kann es auch eine Million sein. Und während noch Wetten laufen, ob es jemals zur Inbetriebnahme des zum Witz gewordenen neuen Airports kommen wird, wurden in den ersten 6 Monaten dieses Jahres am Flughafen Schönefeld fast 40% mehr Flüge abgewickelt als im ersten Halbjahr 2015, dank zusätzlicher Angebote von Ryanair. Gastfreundschaft gehört zum DNA einer so großen Stadt, sagt Kieker. Burkhard Kieker ist der Tourismuschef von Berlin. Aber man muss sich um die Besucher kümmern und um die Bürger. Vom Senat wünscht er sich für Berlin zusätzliche öffentliche Toiletten, am besten ein paar hundert und ein besseres Leitsystem. Dass die Bierbikes, eine Kreuzung aus Fahrrad und Tresen, an den belebtesten Orten inzwischen verboten sind, hält er für einen Segen. Im Sinne einer friedlichen Koexistenz von Berlinern und Berlin-Besuchern hat sein Team auch schon Autoren von Reiseführern angerufen, mit der Bitte, bestimmte Plätze nicht mehr als Austragungsorte für Freiluftpartys zu empfehlen, weil die Anwohner keinen Schlaf mehr finden. Sie rollen an zu Millionen. Sie sagen, sie fühlen sich frei hier. Nie zuvor wollten so viele Touristen Deutschlands Hauptstadt sehen. Wer jung ist, steht auf Berlin. Keine Sperrstunde, Party, Tag und Nacht. Deshalb sind sie von weit her angereist. Lande! Lande! Einige wollen gleich für immer bleiben. Ich hau ab aus Bayern und gehe nach Berlin, die Stadt des Lebens. Nur die Ur-Berliner fühlen sich auf ihrem Kiez nicht mehr zu Hause. Alles wird neu gebaut, alles wird teuer gemacht, alles wird für Reiche gemacht. Also die ganzen Leute, die ursprünglich im Prenzlauer Berg gewohnt haben, werden alle verdrängt. Der Terror und die Kriege in den Ländern Nordafrikas und auch in Ägypten und in der Türkei haben die Touristenmassen nun in die europäischen Metropolen umgelenkt. Zentrale Wohnviertel werden zur Touristenhochburg. Die Betreiber von Hostels zählen zu den Gewinnern des neuen Berlin. So wie der 48-jährige Ante Zelk. Als erster am Markt irgendwie vor 15 Jahren, da gab es auch gar kein Hostel. Jetzt gibt es ca. 160. Ne? Also ne, alle hier immer gegen hier, direkt 50 Meter. Da ist dann das nächste, da nochmal 50 Meter, das nächste, dann 500 Meter. Am Alexanderplatz haben gerade zwei große Häuser aufgemacht, im letzten Jahr 500 Betten. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich auch in den letzten 5 bis 10 Jahren Großinvestoren erkannt haben, dass das ein Marktsegment ist sozusagen. Also da kann man auch wirtschaftlich Geld mit verdienen. Barcelona, Opfer dieses Wahnsinns. Thank you. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est Paris. Vous écoutez Velle Airbag. Ascoltate, qua parla Roma. Buonasera, care donne e care uomini. Voi ascoltate Velle Airbag. Good evening, ladies and gentlemen. This is New York. You're listening to Velle Airbag. Son las 6 de la tarde. Muy buenas, señores y señores. Aquí habla Madrid. Ustedes oyen Velle Airbag. Wenn man nun die Innenstädte der Welt, Barcelona, Paris, Berlin, New York, zu Spaßzonen ausgebaut hat, dann braucht man natürlich auch entsprechende Fortbewegungsmittel, um den Fun, den Spaß der Touristenmassen noch weiter zu steigern. Und was liegt da näher als die Elektro-Einräder? Gehen war gestern. Hoverboards, Raketenrollschuhe, Segways, neuartige Spaßfahrzeuge überschwemmen den Markt. Ein unfallträchtiger Fortbewegungstrend, meint hierzu der Spiegel. Unter dem Motto Gehen war gestern besteigen Schüler, Sportsfreunde und Geschäftsleute kabbelige Rollbretter, die durch Gewichtsverlagerung gesteuert werden. Für den Vortrieb sorgt ein Elektromotor. Ob mit einem, mit zwei, drei oder vier Rädern, mittlerweile gibt es Geräte in vielen Varianten. Man sieht sie im Zentrum von Barcelona, man sieht sie auf den Ramblas, man sieht sie auf den Gehwegen, man sieht sie auf den Straßen und Boulevards. Einige sehen aus wie getunte Skateboards, andere ähneln Zirkuseinrädern oder durchgesägten Motorrädern. Im Ingenieursdeutsch heißen die E-Roller selbststabilisierende Fahrzeuge. Fun-Spaß versprechen die Hersteller, in 20 Minuten sei alles mühelos erlernt. Schnell rollen sie bequem durch die Gegend, ohne ihre Beine zu bewegen, wirbt das Elektrokaufhaus Mediamarkt. Willkommen in der Welt der Menschen, die Zeit, wo alles möglich ist. Doch Optionen, die du nicht benutzt, sind die Optionen, die du nicht besitzt. Nein. War es dagegen, als die Fußtransporter im vergangenen Jahr auf den Markt kamen, avancierten sie schnell zum gefährlichsten Weihnachtsgeschenk, so die Website ingenieur.de. Willkommen in der Welt der Narren, denn wir hören, wie sie uns auslachen. Verdammt in alle Ewigkeit, doch zum Bezahlen stets bereit. Ja. Bei Übungsfahrten rissen viele den Christbaum um. Mindestens 5 Todesfälle sind dokumentiert. In London stürzte ein 15-Jähriger beim Milchholen von seinem Elektrobrett und wurde von einem Linienbus erfasst. Über 20 Stundenkilometer erreichen kühne E-Board-Piloten und das im Stehen. Da ist es wenig förderlich, dass bei einigen Typen je die Räder blockieren, wenn sich der Strom erschöpft. Ein Mitarbeiter des Fachblatts C.T. wollte gerade zum Lobpreis auf die neuen Spaßmobile anheben, als er in hohem Bogen Kopfheister schoss und sich den Ellbogen brach. Und es lauern weitere Gefahren. Viele der neuartigen Vehikel stammen von Billigfirmen aus Shenzhen in China. Sie neigen zur Selbstentzündung. Beim Laden können die Lithiumbatterien in Brand geraten. Mit Wasser lassen sich die Flammen nicht mehr löschen. Willkommen in der Wunderwelt der Technik. Meine Damen und Herren, faszinierend, doch sonderbar. Wir werden kleiner und kleiner und am Ende sind wir nicht mehr da. Das ist die Wunderwelt der Technik. Faszinierend, doch sonderbar. Wir werden kleiner und kleiner und am Ende sind wir nicht mehr da. Dutzende Zimmerbrände wurden so bereits ausgelöst. Die US-Verbraucherschutzbehörde zog deshalb nun die Notbremse. Anfang Juli ordnete sie den Rückruf von rund 500.000 E-Boards an. Betroffen sind über ein Dutzend Modelle, darunter auch das Swagway X1, das in Amerika bislang 267.000 Mal verkauft wurde. In Deutschland sind die E-Roller auf Gehwegen verboten. Auf öffentlichen Straßen dürfen sie nur mit Führerschein und mit Versicherungskennzeichen genutzt werden. Der Begeisterung fürs elektrische Spazierenfahren tut das allerdings keinen Abbruch. Die Firmen entwerfen immer ungewöhnlichere Geräte. Das E-Carboard gleicht einer Waage auf 4 Kullern. Das Auto für die Aktentasche. In China sind die Menschen millionenfach mit derlei Fahrhilfen in Einkaufszonen oder auf Flughäfen unterwegs. In Mekka kam jüngst ein Gläubiger mit dem E-Board angepilgert. Auf den Philippinen las ein Priester sogar die Messe auf einem Balanceroller, was ihm allerdings eine schwere Rüge eintrug. Der Renner in den USA sind jetzt die Unicycles. Sie haben nur ein Rad. Es gibt sie mit herausklappbaren Fußstützen oder mit Sattel. Das One Wheel hat ein längliches Trittbrett. Hier sitzt der Reifen in der Mitte. Der Hersteller aus Santa Cruz in Kalifornien verspricht ein flauiges Fahrerlebnis. Als düste man durch Pulverschnee. Raketenstart zu neuem Raum. Mein Name ist Werner von Braun. Mein Kopf ist voll, voll Energie. Und das ist meine Vision. Ich flieg zu dir über das Meer, durch die Nacht und ich bin nicht allein. Ich flieg zu dir und explodier. Wer mich bezahlt, stört mich nie. Ob Adolf Hitler, ob Kennedy. Ich bin bereit, das ist mein Traum. Ich flieg mit dir durch Zeit und Raum. Vergangene Zeiten, sie tun mir leid. Doch meine Welt wächst über sich, denn alle Sterne leuchten für mich. Über das Meer, durch die Nacht und du entkommst mir nicht. Ich flieg zu dir und explodier. We'll be right back. Astronaut, sendet vom Mond ein Funksignal zur Mission Control. Ich flieg zu dir, über das Meer, durch die Nacht und ich bin nicht allein. Ich flieg zu dir und explodier. Über ein halbes Jahr ist seit der Silvesternacht 2015-2016 vergangen. Aber die Nacht von Köln vergeht nicht. Noch immer lässt die Talkshows aus dem Ruder laufen, die dann vor allem eins dokumentieren, dass diese Nacht zur politischen Projektionsfläche geworden ist, bevor sie überhaupt begriffen wurde. Ein ähnliches Bild bietet sich im Landtag von Düsseldorf, wo ein Untersuchungsausschuss aufklären soll, was damals geschehen ist. In Nordrhein-Westfalen wird kommendes Jahr gewählt. Und schon jetzt ist absehbar, dass der Ausschuss zur Munitionsfabrik für den Wahlkampf werden wird. Die Opposition nimmt die Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD unter Feuer, die ihrerseits nachweisen will, dass die Verantwortung nicht bei ihr lag. Dabei ist es sehr wohl möglich, nüchtern auf die Ereignisse von Köln zu blicken, auf das, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Die Rolle der Polizei zu dokumentieren, das Leiden der Opfer, die Geschichten der Täter. Und über Köln als Chiffre zu reden, die heute die ganze Welt kennt und die es bis in Donald Trumps Wahlkampf schaffte. Man kann zeigen, dass die Silvesternacht keine Naturkatastrophe war, die über die Stadt hereinbrach, wie man angesichts der Berichterstattung meinen könnte, sondern die Summe hunderter individueller Entscheidungen und Fehlentscheidungen, die zu Toten hätten führen können. Und beschreiben, wie die Silvesternacht ihre mediale und politische Wucht vor allem dadurch entfaltet hat, dass sie je nach Interesse, je nach Sorge, je nach politischer Ausrichtung mit anderen Themen verknüpft wurde. Mit der Frauen- und Islamdebatte, der Flüchtlingskrise, der Lügenpresse, der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Köln, sagt Helge Malschow, der Verleger von Kiepenheuer und Witsch, dem wichtigsten Verlag der Stadt, ist im Grunde selbst Opfer dieser Nacht. Über Monate hinweg hatte das Zeitmagazin mit Dutzenden betroffenen Frauen, Tätern, Polizisten, Staatsanwälten, Richtern, Anwälten, Politikern und Kölner Lokalgrößen gesprochen. Auch in Dortmund, Düsseldorf, Paris und Casablanca haben die Reporter recherchiert. Das Zeitmagazin bringt die Geschichte einer Nacht und ihre Folgen. Es handelt sich um die Ausgabe Juni 2016, Nummer 27. Ich zitiere einige Stellen aus diesem interessanten, sehr langen Bericht und Artikel. Grapschen, vergewaltigen, anpacken, sexuell misshandeln, niederringen, auf den Boden schmeißen, an den Haaren ziehen, schlagen, kratzen, beißen, all das geschah hunderten, wenn nicht sogar über 1000 Frauen in der Kölner Nacht. Tatsächlich sind es 2000 Männer aus Nordafrika und dem Nahen Osten, die sich in dieser Nacht zwischen Bahnhof Domplatte und Bahnhofsvorplatz bewegen, wie eine Funkzellenanalyse später ergeben wird. Ihnen stehen rund 150 Polizisten gegenüber. Thorsten M., ein Polizist, muss reagieren, so viel ist klar. Nur etwa ein Dutzend seiner Leute befinden sich in diesem Moment auf dem Vorplatz. Also beordert er auch alle anderen Polizisten, die er unter seinem Kommando hat, von den Kölner Ringen, der Altstadt und den Rheinbrücken zum Hauptbahnhof. Es ist keine Stunde mehr bis Mitternacht. M. hat Angst vor einer Katastrophe. Jemand könnte durch die Silvesterknaller verletzt werden, auf der Domplatte könnte eine Massenpanik ausbrechen. M. fürchtet, dass es Tote geben könnte. Die Feier zu Mitternacht könnte zum Katalysator werden, wie ein Wind, der ins Feuer geht. Um 23.15 Uhr schlägt Thorsten M. seinem Polizeiführer vor, den Vorplatz zu räumen. Um 23.35 Uhr tönt deshalb eine Lautsprecherdurchsage über den Platz. Alle Anwesenden sollen den Ort sofort verlassen. Kölner Polizisten scheuchten die Menschen von der Domplatte, von der Domtreppe und vom Bahnhofvorplatz weg. Sie müssen die Männer schubsen und schieben, weil viele betrunken und bekifft sind, kein Deutsch verstehen oder nicht verstehen wollen. Bundespolizisten versperren zur selben Zeit die zum Domplatz führenden Ein- und Ausgänge des Bahnhofs. Kurz nach Mitternacht ist der Platz geräumt. Davon, dass es bereits etliche sexuelle Übergriffe gegeben hat, weiß Thorsten M. zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Polizisten werden später berichten, es sei zu dunkel gewesen, um so etwas zu erkennen. In so dichten Mengen könne man nur die nächsten 3 bis 5 Meter überblicken. Genauso wenig ahnt M., dass die Räumung des Vorplatzes die Lage nur scheinbar entspannt und dass sich wenige Gehminuten entfernt ein neuer Massentatort auftut. Worte zu den Tätern. Es sind Männer, die neu in Deutschland sind, Maghrebiner, die ohne Papiere aus Marokko oder nach Stationen in Südeuropa, Spanien besonders, nach Deutschland gekommen sind. Sie bilden das Milieu, aus dem viele der Silvestertäter stammen. Nordrhein-Westfalen hat besonders viele junge nordafrikanische Migranten. Zum einen wegen der Nähe zu Belgien, zum anderen, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Maghrebiner spezialisierte Außenstellen in Nordrhein-Westfalen unterhält und deswegen 80% aller Marokkaner und 60% aller Algerier dorthin verteilt hat. Nordafrikaner, die in Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften registriert sind, begehen nach Polizeistatistiken deutlich häufiger Straftaten als andere Ausländer, viel öfter als etwa syrische Kriegsflüchtlinge. Zwar fallen Maghrebiner offiziell in dieselbe Kategorie, wenn sie meist ohne Absicht auf Erfolg Asyl beantragen, aber es handelt sich um ein sehr spezifisches Milieu. Das Innenministerium und die Kölner Polizei wissen seit Ende 2013 zudem, dass es eine maghrebinische Antänzerszene in der Stadt gibt. Die jungen Männer treten in Gruppen auf, tanzen um ihre Opfer herum, lenken sie ab, mitunter durch Grapschen, sexuelle Aggressionen, aber ihr Ziel ist Diebstahl. Die Behörden reagieren 2014 mit einer Initiative namens Klarkommen, die jungen Straftätern aus Nordafrika im Jargon Nafris genannt, Wege jenseits der Kriminalität aufzeigen soll. Große Polemik erregte die Pressemitteilung der Kölner Polizei vom Neujahrsmorgen, in der von ausgelassener Stimmung die Rede ist. Diese Pressemitteilung markiert den Anfang eines Debakels, das bis heute andauert. Sie ist mangelhafter Kommunikation geschuldet. Sprecherin Martina Kaiser weiß am Morgen schlicht nichts von den sexuellen Übergriffen. Im Laufe des 1. Januar trudeln Informationen ein. Trotzdem berichtet die Pressestelle erst am 2. Januar darüber. Kaiser bittet später um Versetzung, entschuldigt sich bei den Opfern. Es hilft nichts. An den Behörden klebt seither der Vorwurf, sie hätten manipuliert und verschwiegen. Eine neue Stimmung ist seitdem in Deutschland entstanden. Alice Schwarzer hat ein Buch veröffentlicht. Die Autorin und Frauenrechtlerin sitzt in einem Restaurant nicht weit vom Frauenmediaturm, dem Sitz der Emma-Redaktion. Und eins ist ihr bei diesem Gespräch besonders wichtig. Sie habe immer schon vor den radikalen Ausprägungen des Islam gewarnt, sagt sie. Viele andere hätten beim Thema Islam einen blinden Fleck, sie nicht. Insofern, sagt sie, sei die Silvesternacht in Köln ein schreckliches, aber im Grunde ein längst erwartbares Ereignis gewesen, das hoffentlich vielen die Augen geöffnet habe. Längst erwartbar. In Schwarzers Worten wird eine These plötzlich greifbar. Köln wird zur Chiffre. In Schwarzers Fall eben zur Chiffre für alles, was sie am Islam seit je zu kritisieren hat. Bevor wir Alice Schwarzer selber hören, in einem Interview über ihr neues Buch »Der Schock«, beginnen wir mit den Fakten. Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es eine massenhafte Verabredung der Täter gab, ebenso wenig die Polizeiermittlungsgruppe Neujahr. Aber es gab die gewaltige Zahl von knapp 1200 Straftaten, die selbst Angela Merkel, der extreme Kritiker wegen ihrer Politik sogar eine Mitschuld geben wollen, hat fragen lassen, gibt es in Teilen von Gruppen auch so etwas wie Frauenverachtung? Ich glaube nicht, dass es nur Einzelfälle sind. Bis Redaktionsschluss lagen 1.182 Strafanzeigen zur Kölner Silvesternacht vor, von denen sich 497 auf sexuelle Übergriffe beziehen, die 648 Opfer betreffen. Die Zahlen differieren, weil einige Opfer gemeinsam Anzeige erstattet haben. 284 Personen wurden den Anzeigen zufolge zugleich Opfer eines sexuellen Übergriffs und eines Eigentumdelikts. Es liegen 5 Anzeigen wegen Vergewaltigung vor. Dabei geht es jeweils um das Einführen von Fingern. 16 Versuche wurden angezeigt. Alles zusammengenommen gibt es 1.276 mutmaßliche Opfer der Silvesternacht, von denen die meisten nicht in Köln leben. Von den 183 Beschuldigten gelten 55 als Marokkaner, 53 als Algerier, 22 als Iraker, 14 als Syrer, 14 als Deutsche. 73 Beschuldigte sind Asylsuchende, 36 hielten sich illegal hier auf, 11 hatten eine Aufenthaltserlaubnis. Bei den übrigen ist der Status ungeklärt. 8 Beschuldigte befinden sich noch in U-Haft. Trägt jeder einzelne Angeklagte Schuld am Gesamtgeschehen? Ja, sagt die Staatsanwaltschaft. Nein, meinen die Verteidiger. Die Ankläger sprechen von einer besonderen, in Deutschland noch nicht dagewesenen Situation. Sie argumentieren mit dem beeinträchtigten Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Von den Urteilen müsse ein klares Signal ausgehen. Auch bei geständigen Tätern fordern sie ausnahmslos Haftstrafen, mal mit, mal ohne Bewährung, zur Abschreckung aus generalpräventiven Gesichtspunkten. Wenn von der Silvesternacht in Köln die Rede ist, weiß jeder, was gemeint ist. Die sexuellen Übergriffe auf Hunderte von Frauen am Kölner Hauptbahnhof. Doch was ist genau passiert? Es habe keinen Versuch gegeben, das Ausmaß der Übergriffe im Nachhinein zu vertuschen. So sagte es gestern der Innenminister Nordrhein-Westfalens Ralf Jäger vor dem Untersuchungsausschuss. Kurz, er hat keinen Fehler gemacht, aber die Polizeiführung laut Ralf Jäger schon. Er habe zu spät Verstärkung angefordert. Schuldzuweisung, Ratlosigkeit. Keiner weiß irgendetwas Genaues. Die Autorin Alice Schwarzer hat minutiös recherchiert, was in den 10 Stunden passiert ist und analysiert obendrein, wie es dazu kommen konnte. Dabei spannt sie den Bogen vom Bahnhofsplatz in Köln über den Tahrirplatz in Kairo bis hin zum Iran Khomeinis und kritisiert die falsche Toleranz mit dem politisierten Islam. Der Schock, die Silvesternacht in Köln. Das neue Buch von Alice Schwarzer. Zu welchen Erkenntnissen sie dabei gekommen ist, besprechen wir mit der Herausgeberin Alice Schwarzer persönlich. Schönen guten Morgen, Frau Schwarzer. Ja, guten Morgen, Frau Görz. Klappentext nochmal kurz wiederholt. 10 Stunden vor Silvester minutiös recherchiert, um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Nun haben wir gehört, der Untersuchungsausschuss Silvesternacht, so heißt er ja, weiß so gut wie gar nichts. Was wissen Sie unter anderem, was die nicht wissen? Das kann man eigentlich nicht sagen. Der Untersuchungsausschuss, Tag für Tag bekommen wir ja neue Informationen und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass zum Beispiel ein Polizist am Neujahrsmittag gemeldet hat an die oberen Dienststellen, dass Frauen vergewaltigt worden sind. Und dann wurde von den Oberen angerufen, er möge bitte den Begriff Vergewaltigung streichen, obwohl es wirklich auch juristisch Vergewaltigung war, also manuelle Penetrieren des Körpers. Also wir wissen inzwischen sehr viel. Wir wissen, dass das Ganze schon gegen 18.30 Uhr begonnen hat. Als nämlich laut der ehemaligen Dombaumeisterin, Frau Schopp-Werner, der Dom während einer Messe mit Böllern an alle Türen unter Beschuss gesetzt wurde, dass die Menschen beinahe Panik bekommen hätten im Dom. Und dann gingen die Übergriffe auf die Frauen so gegen 9 Uhr, 10 Uhr los. Man muss sich das vorstellen, der Bahnhof ist kein Platz, wo die Kölner Silvester feiern, die gehen an den Rhein, kein Mensch hält sich da auf. Aber natürlich kommt man im Bahnhof an, ja, und geht dann irgendwo hin, oder man fährt im Bahnhof wieder weg, oder man durchquert das Bahnhofsgelände, zum Rhein zu kommen. Also die Männer, die sich da, 1000 bis 2000 waren es wohl, die sich den ganzen Abend aufgehalten haben, ja, denen war nicht nach Feiern zumute. Die hatten sich für was anderes verabredet. Sie schreiben von 10 Stunden rechtsfreiem Raum in einer deutschen Millionenstadt. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Und es gibt da über die Polizei und den Einsatz der Polizei in dieser Nacht inzwischen sehr unterschiedliche Aussagen, auch hinsichtlich der Einschätzung der Gefahr. Also gestern ist ja zum Beispiel ein Video auch aufgetaucht. Das zeigt, dass viele Dinge noch viel dramatischer waren als ursprünglich mal angenommen. Kann man es sich so einfach machen, so sagen, die Polizei hatte zu wenig Personal und konnte aus mangelnder Erfahrung auch nicht mit dieser Situation umgehen? Nein, das ist natürlich Unsinn. Also wobei, ich muss sagen, ich finde, die Polizei in dem Fall ist fast selber Opfer. Es ist eher der politische Wille, der über Jahre und Jahrzehnte sich erstreckt und der sich in einer liberalen Stadt wie Köln und einem rot-grün regierten Land wie NRW besonders niederschlägt, dass man bestimmte Sachen nicht sehen und nicht sagen soll. Und das Problem an diesem Abend war, dass sehr rasch klar war, dass es, wie es hieß, alles Männer arabischen oder muslimischen Aussehens waren. Es waren also Flüchtlinge oder wer auch immer, Migranten. Und das ist der Polizei seit langem untersagt worden, ja auch nur die Herkunft zu benennen. Die soll man nur benennen eines Täters, wenn das im Zusammenhang mit der Tat eine Rolle spielt. Da gibt es auch eine richtige politische Order. Das ist im Prinzip natürlich richtig. Nur an dem Abend hatten sich, wie wir inzwischen wissen, auch von der Polizei, hatten sich ja diese 1000 bis 2000 Männer mit muslimischem Hintergrund verabredet da. Die meisten waren nicht aus Köln. Es war nur ein einziger aus der kleinen kriminellen Szene von Köln dabei. Die meisten waren angereist, vielleicht sogar aus Brüssel, aus der marokkanischen Community. Und da hat natürlich dann die Herkunft eine Rolle gespielt, das ist klar. Aber davor hatten die Polizisten Angst, deswegen haben sie weggesehen. Und wie ich das ja auch schildere, anhand der Erfahrung einer Familie, war es richtig so, dass die Stelle, wo das Hauptgetümmel war, ja, also auch die Bahnhofshalle und der Vorplatz und der Ausgang, wo sich Hunderte von Männern drängten und aus der Masse kleine Gruppen geschossen kamen und die Frauen einkreisten, die Männer wegschoben und dann die Frauen angriffen, da war kein Polizist zu sehen. Und eine von mir Befragte hat gesagt, es war weit und breit kein Polizist, und als sie sich dann endlich befreit hatte und gingen, standen die Polizisten in der Nebenstraße mit verschränkten Armen. Und als sie darauf aufmerksam gemacht hat, da hinten ist die Hölle los, Sie müssen sofort hin, haben die nur gesagt, gehen Sie nach Hause. Das heißt, die Polizei hatte den Eindruck, das Ganze ist sehr heikel und es ist besser, wir wissen nichts und wir sagen nichts. Und das ist dann ja fatal eskaliert. Der Schock heißt das Buch von Alice Schwarzer und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über das, was man aus dieser Nacht auch an Schlüssen ziehen kann zum Beispiel. Der Schock, die Silvesternacht von Köln, heißt das Buch von Alice Schwarzer. Darüber spreche ich mit ihr. Wir haben gerade schon nochmal versucht, ein bisschen zusammenzufassen, was in dieser Silvesternacht in Köln passiert ist. Frau Schwarzer, Sie schreiben auch, dass diese Übergriffe durch Männer aus Marokko und Algerien stattfand, wenn aber doch für diese Männer Frauen als unrein gelten. Wieso können die sowas machen? Ach nein, das ist natürlich alles sehr bigott. Wissen Sie, als allererstes muss man sagen, und das war mir sehr schnell klar, das habe ich sofort geschrieben, hier waren nicht die, war nicht der Araber oder der Muslim undenkbar, dass Männer aus dem Kulturkreis sich zu 1000 oder 2000 einig sind, dass sie die Frauen in dieser Art und Weise brutal überfallen, sondern das war eine bestimmte Sorte Mann. Das war die radikale Minderheit unter den Muslimen, das ist eine Minderheit, immer noch, Gott sei Dank, für die die Scharia über dem Rechtsstaat steht und die Frau unter den Männern. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil es wäre wirklich rassistisch zu sagen, das waren einfach Muslime, das waren Araber und so benehmen die sich. Das tun sie ja nicht. Das tun gewisse Leute. Und übrigens sind die ersten Opfer dieser Radikalen, sind ja Musliminnen und Muslime selbst. Die Mehrheit auch in unserem Land der moderaten und aufgeklärten und demokratischen Muslime. Dennoch gibt es auch in Ihrem Buch ein Kapitel, in dem geht es um Sonderrechte für Muslime, also zum Beispiel die Befreiung vom Schwimmunterricht in der Schule, Kopftuchverbot wird gefordert. Das steht so alles auch im AfD-Programm. Ja, das kann sein. Wissen Sie, das Problem ist, ich bin überzeugt, es gäbe die AfD und auch Pegida in Deutschland gar nicht, also die neue populistische Rechte, wenn nicht die etablierten Parteien von rechts bis links über Jahre und Jahrzehnte das Problem mit dem politisierten Islam geleugnet hätten. Das ist das Problem. Eben genau diese Kräfte, wir haben ja nicht nur mit dem Islamischen Staat zu tun und mit Gewalttätern, wir haben auch mit denen zu tun, die ich die Scharia-Muslime nennen würde. Wissen Sie, es gibt ja 100 Arten, den Islam zu interpretieren und zu leben und so weiter. Und diese Scharia-Muslime, die interpretieren das alles wörtlich und die verbringen eben ihre Zeit, so wie der Zentralrat der Muslime, skandalöserweise, damit zu versuchen, rechtlich in unserer Demokratie zu begründen, dass die Mädchen nicht in Schwimmunterricht dürfen. Das zielt alles auf eine geschlechtergetrennte Erziehung und dass Frauen mit Kopftuch in der Schule, in der staatlichen unterrichten sollen. Das ist alles rückwärtsgewandt. Und das ist auch nicht im Sinne der Mehrheit der Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis, die in unserem Lande leben, von denen zwei Frauen von drei haben noch nie ein Kopftuch getragen. Und jede zweite streng religiöse sagt selber auch, ich habe auch noch nie ein Kopftuch getragen. Also auch diese Geschichten gibt es ja in Ihrem Buch. Bedeutung also, als eine religiöse. Auch diese Geschichten gibt es ja in Ihrem Buch von Frauen, die dann selber erzählen. Es gibt, sie haben sich ein wirklich breites Bild gemacht, haben auch mit Menschen gesprochen, mit einem Ausländer zum Beispiel, der andere beschützt hat in dieser Nacht. Also wahnsinnig gutes Bild sich gemacht von dem, was passiert sein könnte und auch von dem, was drumherum geschehen sein könnte. Was stellen wir uns vor, Sie wären jetzt Innenministerin in Deutschland. Was ja. würden Sie, Frau Schwarzer, jetzt ändern? Welche Schlüsse kann man ziehen aus dieser Nacht für die Zukunft? Ja, zum einen muss man in Bezug auf die Migranten und ihre Kinder, die schon Jahre und Jahrzehnte bei uns leben, die darf man nicht länger, wie es in den letzten 20, 25 Jahren geschehen ist, der Agitation, der von den Muslimbrüdern und von Iran und Pakistan verhetzten Islamisten überlassen. Das Geld kriegen sie aus Saudi-Arabien. Sondern wir müssen rein in die Communities. Wir müssen diesen jungen Männern und eingeschüchterten Frauen Angebote machen zu einer wirklichen Integration. Und wir müssen bestehen auf der uneingeschränkten Akzeptanz von Demokratie, Gleichberechtigung der Geschlechter, Religionsfreiheit. Und dann müssen wir natürlich bei den Flüchtlingen, von denen sind Hunderttausende fliehen vor Gewalt und Krieg, nicht selten übrigens vor der Gewalt dieser Islamisten, müssen wir schon genau hinschauen, weil da gibt es natürlich auch einige problematische Wiedersehen. In der Silvesternacht, ich selber habe nicht damit gerechnet, ich habe in meinem ersten Kommentar auf Emma Online geschrieben, ja, das waren aber bestimmt keine Flüchtlinge, weil ich dachte, so doof kann niemand sein, kommen und bleiben wollen und dann sowas machen. Leider ist es das Gegenteil. 100% der zurzeit 80 ausländischen Angeklagten sind Flüchtlinge oder Illegale. Das heißt, auch da müssen wir genau hinschauen. Und in Berlin zum Beispiel gibt es dankenswerterweise vom Verfassungsschutz schon eine sogenannte Handreichung, die es den ehrenamtlich Tätigen ermöglicht, zu erkennen, ob in Flüchtlingsheimen oder Lagern oder wo auch immer, ob da Agitateure sind. Also die politisch Motivierten, die aufhetzen wollen. Und dem müssen wir wirklich ganz entschieden etwas entgegensetzen. Sagt Alice Schwarzer. Ihr Buch heißt Der Schock, die Silvesternacht von Köln, ist gerade erschienen bei Kiwi, 7,99 €. Herzlichen Dank, Frau Schwarzer. Ja, ich danke Ihnen. Ein Interview, das Alice Schwarzer der ARD, dem Morgenmagazin des Westdeutschen Rundfunks, gegeben hat, noch vor den dschihadistischen Attentaten von Würzburg und Ansbach. Niemandsland 91,4 FM, Contrabanda in Barcelona. Es ist Samstag, der 30. Juli 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Der Präsident der Türkei nutzt den gescheiterten Aufstand der Militärs und versucht, sein Land in eine Diktatur zu verwandeln. Erdogan. Für den Westen steht sehr viel auf dem Spiel, aber der Türkei droht vielleicht noch Schlimmeres. Die Sonne senkt sich über Ankara. Aus der U-Bahn strömen die Menschen auf den Kisilay-Platz im Zentrum der türkischen Hauptstadt. Sie halten Fahnen in den Händen und rufen: Gott ist groß und Tod den Verrätern. Zum ersten Mal seit 36 Jahren haben Angehörige des türkischen Militärs am Freitag vor einer Woche versucht, die Regierung zu stürzen. Sie hielten Teile Istanbuls und Ankaras besetzt, bombardierten das Parlament. Bis zu 300 Menschen wurden getötet, mindestens 1400 verletzt, darunter zahlreiche Zivilisten. Kan, ein junger Mann, war, wie so viele Menschen in der Türkei, erleichtert, als es der Regierung gelang, den Putsch niederzuschlagen. Alle hofften, der Horror des 15. Juli könnte die Menschen vereinen. Nun aber verfolgen sie mit Entsetzen, wie Erdogan den Konflikt nutzt, um nach der absoluten Macht zu greifen. Am Mittwoch verkündete er den Ausnahmezustand. Anschließend setzte die Regierung die Europäische Menschenrechtskonvention für 3 Monate teilweise außer Kraft. Der Präsident kann nun in dieser Zeit per Dekret regieren, kann Grundrechte wie Versammlungs- oder Pressefreiheit kassieren. Behörden können Ausgangssperren verhängen, Medienberichterstattung verbieten. Und Erdogan hat angekündigt, die Türkei zu säubern. Er will das Parlament über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen lassen. Die Putschisten sollen sterben. Und er hat seine Wähler aufgefordert, Straßen und Plätze des Landes besetzt zu halten. Meist abends versammeln sich tausende Demonstranten an prominenten Orten wie dem Kizilay-Platz in Ankara oder dem Taksim-Platz in Istanbul. Sie tragen Galgen bei sich, sie huldigen ihrem Führer Erdogan. Sag es und wir sterben, sag es und wir töten. Männer schießen mit Schreckschusspistolen. Einpeitscher feuern das Publikum an. Erdogans getreuer Premierminister Binali Yildirim spricht von einem Feiertag der Demokratie. Doch auf Oppositionelle, auf Säkuläre, Linke, Liberale wirken die Kundgebungen der Regierung nicht wie ein demokratischer Aufbruch, sondern wie eine islamistische Konterrevolution. Die Türkei hat den Umsturz durch das Militär abgewehrt und dadurch vermutlich ein Blutbad verhindert. Aber dem Land stehen qualvolle, zerstörerische Wochen und Monate bevor. Der Staatsapparat wird durch die Entlassungswelle lahmgelegt, die Wirtschaft taumelt, das Militär ist in Aufruhr. Weder ein zweiter Putsch noch ein Bürgerkrieg scheinen ausgeschlossen. Politiker im Westen blicken nun fassungslos nach Ankara, denn die Türkei ist bislang ein Eckpfeiler in der globalen Sicherheitsarchitektur. Das Land hat die zweitgrößte Armee der NATO. Es dient als Bollwerk gegenüber Russland, gegenüber Iran. Und was wird aus dem Kampf gegen den Islamischen Staat, IS? US-Jet starten von türkischen Militärstützpunkten, um Stellungen der Extremisten zu bombardieren. Auch EU-Politiker müssen neu nachdenken. Sie haben bis vergangene Woche darauf gesetzt, dass die Türkei ihnen hilft, Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Kann der Flüchtlingsdeal, sowieso heftig umstritten, nun platzen? Und was wird aus den EU-Beitrittsverhandlungen, wenn Erdogan jetzt aus einer längst nicht mehr lupenreinen Demokratie eine lupenreine Autokratie macht? Erdogan nennt den gescheiterten Aufstand ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk erlaubt es ihm, nun alle Gegner und alle Kritiker auszuschalten. Seine Regierung behauptet, bei den Aufrührern handle es sich um eine Minderheit innerhalb der Streitkräfte. Die Gruppe von Verschwörern sei von Fethullah Gülen angestiftet worden, von jenem türkischen Prediger, der seit Ende der 90er Jahre in den USA lebt und bis zu einem Streit vor wenigen Wochen ein Verbündeter Erdogans war. Der Präsident und seine Entourage lassen keinen Zweifel daran, wie sie auf die Revolte zu reagieren gedenken, mit gnadenloser Härte. Erdogan hat über 2000 Soldaten verhaften lassen. Mehrere 10.000 Staatsbeamte verloren ihre Jobs, darunter 36.200 Lehrer und Mitarbeiter aus dem Bildungsministerium, 8.000 Polizisten, fast 3.000 Richter, viele davon angeblich Gülen-Anhänger. Die Gouverneure von 47 Bezirken und die Dekane sämtlicher Universitäten in der Türkei wurden gezwungen, zurückzutreten. Akademiker und Wissenschaftler dürfen das Land nicht mehr verlassen. Der gescheiterte Putschversuch sei ein Erweckungserlebnis für ihre Generation. Das sagen viele Erdogan-Anhänger. Der 15. Juli hat Erdogan und die Menschen in der Türkei noch enger zusammengeschweißt, heißt es überall bei Erdogan-Fans. Viele fühlen sich nun bedroht. Seit Wochen ziehen nun nachts bärtige Männer mit Basketballschlägern in der Hand durch ihre Nachbarschaft, um Andersdenkende einzuschüchtern. Viele fühlen sich in diesem Land nicht mehr sicher. Menschenrechtler warnen, in der Türkei breite sich eine Lynchstimmung aus. Bei einer Beerdigung von Opfern der Putschnacht skandierten die Gäste: Wir wollen die Todesstrafe. In Istanbul gingen Islamisten auf Bürger los, die im Freien Bier tranken. In mehreren Städten und Dörfern in Anatolien attackierten Muslim-Extremisten Kirchen sowie Siedlungen der Glaubensgruppe der Aleviten. Der stellvertretende Vorsitzende eines großen türkischen Basketballclubs sagte über die Putschisten: Eigentum und Frauen der Hurensöhne sind ab heute Kriegsbeute der Nation. An Wohnsiedlungen für Soldaten und deren Familien in Istanbul führen nun jeden Tag Menschen mit wehenden türkischen Flaggen und ausgestrecktem Mittelfinger vorbei, berichtet eine sichtlich erschütterte Ehefrau eines Hauptmanns. Der Bäcker, bei dem eine andere Offiziersgattin regelmäßig einkaufte, weigere sich plötzlich, Leuten wie ihr sein Brot zu verkaufen. Erdogans Rachefeldzug schürt auch die Angst unter Deutsch-Türken, das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von letzter Woche. Es sind aggressive Erdogan-Getreue, die nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei nun auch in der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland ein Klima der Angst verbreiten. Schon zuvor hatte der Streit um Erdogans autokratischen Kurs tiefe Risse zwischen national-religiösen Erdogan-Unterstützern und Liberalen offenbart, ganze Familien entzweit. Doch nun ist offener Hass ausgebrochen, geschürt vom brutalen Säuberungskurs in Ankara. Wer Erdogan kritisiert, gilt nun als Vaterlandsverräter. Vor allem Anhänger Gülens trauten sich im Moment kaum noch auf die Straße. Das sagt Ugur Ünal von dem Gülen-nahen Bildungsverein Akademie in Frankfurt am Main. Manche erhielten Morddrohungen wie den Hinweis: Bereite die Galgen vor oder wir sehen uns in Frankfurt, dann mache ich dich fertig, in türkischer Sprache auf Facebook. Der Imam einer Moschee in Kassel rief dazu auf, eine Liste zu überprüfen, auf der Namen von Deutsch-Türken stehen, die mit Gülen sympathisieren könnten. Wer sich zu Unrecht dort aufgeführt sehe, so der Imam, der solle sich melden, dann könne sein Name gestrichen werden. Im Netz kursieren Boykottaufrufe mit Listen von Geschäften aus mehreren deutschen Städten, die angeblich von Gülen-Leuten betrieben werden. Da kommen Erinnerungen an ganz dunkle Kapitel der deutschen Geschichte hoch, sagt Gökay Sofuguglu, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Argumentationshilfe bekommen nationalistische Hetzer von offiziellen Stellen wie dem türkischen Generalkonsulat in Nürnberg. Das stellte Anfang der Woche eine Hintergrundinformation auf seine Webseite, in der der Gülen-Gruppe die Struktur einer Terrororganisation unterstellt wird. Gülens Bewegung, Hizmet genannt, hat nach eigenen Angaben in Deutschland über 100.000 Anhänger. Sie betreiben hier rund 300 Nachhilfezentren und Schulen, die sich nach außen weltoffen und säkular präsentieren. Allerdings gibt es auch immer wieder Vorwürfe und Kritik, etwa, dass an einigen dieser Schulen ein reaktionärer Islam vermittelt werde. Betroffene berichten von Zwang und Mobbing. Thema Deutschland, Anti-Euro-Kurs, Mobbing gegen Sarah Wagenknecht und die Linke. Natürlich wird Sarah Wagenknecht im Moment als Klatschpuppe benutzt, der man alles Böse jetzt zutraut, nur weil sie zum Beispiel die Europapolitik kritisiert hat und weil sie die Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel kritisiert hat, versucht man sie in eine Ecke mit Rechten, Pegida und AfD-Leuten zu stellen. Könnten SPD und Grüne ab Herbst kommenden Jahres im Bund gemeinsam mit der Linkspartei regieren, fragt der Spiegel zum Beispiel. Darüber gibt es geteilte Meinungen. Aus Sicht von SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider demonstrieren prominente linken Politiker im Moment ihre Regierungsunfähigkeit. Fraktionschefin Sarah Wagenknecht sagte jüngst der Zeit, dass sie den Euro für einen Fehler halte. Und ihr Ehemann, Ex-Parteichef Oskar Lafontaine, gehört zu den Unterzeichnern des aktuellen Anti-Euro-Aufrufs Eurexit. Frau Wagenknecht und ihr Ehemann haben sich offenbar für eine aggressive Kampagne gegen den Euro entschieden, sagt der Haushaltsexperte Schneider. Indem die linken Politiker Wagenknecht und Lafontaine der Währung die Schuld für die Lage in Europa gäben, setzten sie auf die gleichen Rezepte wie die AfD, so der Sozialdemokrat. Bei ihnen ist das aber kein taktisches Manöver, um ehemalige Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Sie scheinen das ernst zu meinen, sagt Schneider weiter. Aus seiner Sicht ist deshalb klar, mit diesem Kurs bleibt die Linke im Bund koalitionsunfähig. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Vom heutigen 30. Juli 2016. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erdogan will Anzeigen wegen Beleidigungen zurückziehen. Das kündigte der türkische Präsident am Abend in Ankara an. Es sei ein Zeichen des guten Willens. Ob damit auch das Verfahren gegen den deutschen Fernsehmoderator Böhmermann eingestellt wird, ist noch unklar. Steinmeier ruft Erdogan-Anhänger in Deutschland zur Mäßigung auf. Der Bundesaußenminister sagte, es gehe nicht, innenpolitische Spannungen aus der Türkei in die Bundesrepublik zu tragen. Nach dem Putschversuch wollen morgen Zehntausende bei einer Großkundgebung in Köln ihre Solidarität mit dem türkischen Präsidenten zeigen. Europas Banken insgesamt offenbar krisenfester. Das ergab der neue Stresstest der EU-Bankenbehörde. Insgesamt sind die Geldinstitute demnach in einer besseren Verfassung als noch vor 2 Jahren. Auch die neuen deutschen Banken hätten ausreichend Eigenkapital für einen Krisenfall, wobei Deutsche Bank und Commerzbank den Test nur knapp bestanden. UN-Sicherheitsrat verlängert Friedensmissionen im Südsudan. 12.000 Blauhelm-Soldaten sollen Zivilisten nun bis zum 12. August vor Übergriffen schützen. In dem afrikanischen Land herrscht seit mehreren Jahren Bürgerkrieg. Hunderttausende Menschen flohen in die Nachbarstaaten Sudan, Äthiopien und Uganda. Papst Franziskus trifft junge Pilger in Krakau. Am vorletzten Tag des Weltjugendtreffens hat das Oberhaupt der katholischen Kirche die Basilika der Barmherzigkeit Gottes besucht. Im Anschluss rief er bei einer Messe mit polnischen Priestern und Ordensleuten zu einer offenen und bescheideneren Kirche auf. Das Wetter. Heute im Norden und in der Mitte ein Wechsel aus Sonne und Wolken und hier und da Schauer. Im Süden oft sonnig, am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter. Höchstwerte 20 bis 31 Grad. Niemandsland, 30. Juli, Sonnabend 2016. Sie hören die Katastrophen und kommentierten Nachrichten. Thema Integrationskurse für Flüchtlinge in Deutschland. Es geht um Sparen. Die Volkshochschulen werfen der Bundesregierung Knauserigkeit bei der Bezahlung von Integrationskursen für Zuwanderer und Flüchtlinge vor. Auslöser des Konflikts ist die Vergütung der Deutschlehrer. Mitte Juli hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge per Rundschreiben mitgeteilt, dass Anbieter solcher Kurse ihren Lehrkräften künftig mindestens 35 Euro pro Kursstunde statt bislang 23 Euro zahlen sollen. Damit will die Regierung den Lehrjob attraktiver machen. Das Innenministerium will den Veranstaltern im Gegenzug 3,90 Euro pro Teilnahme und Unterrichtseinheit zahlen, 80 Cent mehr als zuvor. Die Volkshochschulen, die bundesweit der größte Anbieter sind, halten die Anhebung für zu niedrig. Sie hatten 4,40 Euro gefordert. Auch unter den neuen Rahmenbedingungen tun sich viele Volkshochschulen schwer, die Kosten für die Integrationskurse zu decken. Das sagt Ulrich Eggenfort, Direktor des Deutschen Volkshochschulverbandes. Thema SPD, Thema Wahlen. Es geht um Parteichef Sigmar Gabriel. Der ist nämlich zur Kanzlerkandidatur entschlossen, doch auch mögliche Rivalen bringen sich mittlerweile schon in Position. Die Entscheidung wird nach der Sommerpause fallen. Gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl gibt es eine neue Gefechtslage in der Chefetage der Sozialdemokratie, das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von vergangener Woche. Bis vor kurzem war kaum ein Spitzengenosse geneigt, im Herbst 2017 die erwartbare Niederlage gegen Kanzlerin Angela Merkel einzufahren. Gabriel suchte verzweifelt nach einem Zählkandidaten und die übrigen Parteigranden blickten betreten zu Boden, wenn das ungeliebte Thema aufgerufen wurde. Doch das hat sich geändert, seit die Kanzlerin durch die Flüchtlingskrise dramatisch an Zustimmung eingebüßt hat. Das erhöht die Chancen für einen sozialdemokratischen Kandidaten. Und so kommt es, dass sich neben dem schwächelnden Gabriel nun auch andere Bewerber melden. Zwar lässt der Parteichef keine Gelegenheit aus, den eigenen Anspruch zu bekräftigen, doch auch Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz sowie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz lassen durchblicken, dass sie im Bedarfsfall ebenfalls zur Verfügung stünden, etwa wenn die SPD unter Gabriels Führung weiter absacken würde oder die Landtagswahlen im September verloren gehen sollten. Dazu gibt es eine aktuelle Sonntagsumfrage, durchgeführt vom Infratest DIMAP am 13. Juli 2016. Da wurden zwei Fragen gestellt. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? In Mecklenburg-Vorpommern würden 22% die SPD wählen. Das wären 11,6% weniger als bei den Wahlen zuvor. 25% würden die CDU wählen, 2% plus hier. Nur 7% würden die Grünen wählen, das wären 7,1% weniger. 17% die Linke, das wären 1,4% weniger. Und Achtung, 19% die AfD, das sind ganze 19% mehr. In Berlin sieht es folgendermaßen aus. SPD würden 21% wählen, 7,3% weniger. CDU verliert auch 3,3%, nur noch 20% würden sie wählen. Die Grünen gewinnen ganz leicht, 1,4%. Die Linke gewinnt insgesamt 6,3%. Und Achtung, die AfD kommt von 0 auf 13%. Eine internationale Meldung, Thema USA. 32% der Amerikaner zwischen 18 und 34 Jahren leben noch oder wieder im Elternhaus, brav mit Mommy and Daddy unter einem Dach. Es sind die Boomerang-Kids, die zurückkehren ins Hotel Mama. Das hat konjunkturelle Gründe, aber nicht nur. Paare in den USA heiraten deutlich später als etwa 1980. Der Anteil junger Männer mit einem festen Job ist signifikant gesunken. Etwas Interessantes, und zwar in Frankreich, da gibt es ein Duell der Denker. Ein Buch ist erschienen von einem Herrn Gilles Keppel. Terror in Frankreich, der neue Dschihad in Europa. Erschienen im Verlag Antje Kunstmann in München, 352 Seiten, 24 Euro kostet das Buch. Der Kontext der Debatte ist folgender. In Frankreich gibt es zwei prominente Islamexperten. Diese beiden Herren führen seit Monaten einen Streit darüber, wo die Ursachen für den Terrorismus liegen. Der Zwist offenbart, wie verzweifelt im Land nach Erklärungen für das Grauen gesucht wird. Mittlerweile kann man sich in Deutschland die gleichen Fragen stellen wie in Frankreich, denn auch hier in Deutschland ist der Islamismus, der Dschihad-Terror und der Massaker-Islamismus eingekehrt. Die Realität in Frankreich dieser Tage hält nichts Idyllisches bereit. In Keppels Büro sitzt ein Polizist, sein Leibwächter. Er weicht nicht von seiner Seite, seit der islamistische Staat, IS, islamische Staat besser gesagt, eine schwarze Liste veröffentlicht hat, auf der auch sein Name steht. Keppel ist 61 Jahre alt und gehört zu den bekanntesten Islamwissenschaftlern Europas und das schon seit langem. Aber seit sein Land zum Epizentrum terroristischer Gewalt in Europa wurde, seit Islamisten hier ihr bevorzugtes Territorium sehen, um im Namen des IS oder von Al-Qaida zu töten, ist Keppel zu einer Art Instanz geworden. Er ist derjenige, der den Schrecken deuten soll. Er soll ihn mit seiner Analyse, wenn schon nicht weniger schrecklich, dann doch etwas verständlicher machen. Mordende junge Männer verunsichern das Land. Der Alltag eines jeden Franzosen scheint auf einmal bedroht, ob durch Kalaschnikows oder von Messern, ob durch Sprengstoffgürtel oder Lastwagen. Umso wichtiger die Frage, wo dieser Schrecken herkommt, wie man ihn deuten soll. Anderthalb Jahre nach Charlie Hebdo und 8 Monate nach den Anschlägen von Paris frisst sich die Ratlosigkeit über die Ursachen dieser Gewaltakte bis ins intellektuelle Milieu. Seit Monaten gärt der Streit zwischen Gilles Keppel und seinem Kollegen, dem in Florenz lehrenden Olivier Roy. Roy ist sozusagen der andere, die zweite Koryphäe in diesem Bereich. Und beide vertreten grundsätzlich unterschiedliche Kernthesen. Keppel glaubt, die terroristische Bedrohung sei sehr wohl religiös motiviert durch den Islam. Roy hingegen ist der Ansicht, dass Radikale, der Terrorismus also, so wie er bereits seit mehreren Jahrzehnten existiert, verbräme sich religiös, um seine Motive zu veredeln. Monsieur Keppel, was unterscheidet den Anschlag von Nizza von den vorherigen Attacken? Auf diese Frage sagt Keppel, Nizza sei der Wendepunkt. Jetzt entscheide sich, ob die Gesellschaft begriffen habe, wie sehr sie bedroht werde. Etwa ein Drittel der Opfer des Nizza-Attentäters Mohamed Lahouli Boulel waren Muslime. Entscheidend sei, ob nun gehandelt werde. Keppel fordert, in Europa und vor den Toren des Kontinents, also auch in den Ländern, in denen die Revolutionen des arabischen Frühlings scheiterten, schärfer gegen fundamentalistische Gruppierungen des Islam vorzugehen. Für ihn findet im Augenblick ein Kampf um Werte statt. Ein Wettstreit zwischen den Dschihadisten und der anderen Seite, durchdrungen von einem immer radikaleren Islam. Und den europäischen Gesellschaften mit ihren liberalen Weltanschauungen auf der anderen Seite, Muslime selbstverständlich eingeschlossen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Netzwerke zu zerschlagen, den Humus auszutrocknen, auf dem der Dschihadismus gedeiht, dann werden wir hier bürgerkriegsähnliche Zustände haben, warnt Keppel. Für ihn, den Forscher, der sich bisher als Analytiker und Beobachter begriff, hat sich seit der Amokfahrt in Nizza, wo er aufgewachsen ist, etwas verändert. Er spüre die Bedrohung jetzt unmittelbar, sagt Keppel, nicht nur wegen der Morddrohungen gegen ihn. Die Dschihadisten würden nun nicht mehr von irgendwoher und irgendwem instruiert, wie es noch beim Anschlag auf Charlie Hebdo der Fall war. Sie folgen keinen Anweisungen mehr, sondern sie töten ohne direkten Auftrag. Sie erschießen, sie überfahren, sie erstechen, ohne Order von oben. Der Dschihadismus, glaubt Keppel, habe sich quasi verselbstständigt. Und genau das sei das Ziel seiner Vordenker gewesen. Kurz nach den Anschlägen von Paris im vergangenen Dezember erschien seine Analyse Terreur dans Hexagone, in der er Genese und Besonderheiten des französischen Dschihad herleitet. Es ist ein äußerst interessantes Buch, schreibt der Spiegel hierzu, das Keppel als Kenner der sozialen Verhältnisse in den Vorstädten am Rand der französischen Gesellschaften ausweist. Im September erscheint seine unbedingt lesenswerte Abhandlung nun im Kunstmann Verlag auf Deutsch unter dem Titel Terror in Frankreich, der neue Dschihad in Europa. Wie eingangs gesagt, erschienen im Verlag Antikunstmann München 352 Seiten. Noch einmal Keppels These, junge europäische Muslime, die sogenannte dritte Generation der Dschihadisten, sollen, beeinflusst vom politischen Islam, die europäischen Gesellschaften durch ihr Morden derart zerrütten, dass eine kriegsähnliche Stimmung geschaffen wird. Egal, ob wir Atheisten sind oder Gläubige, Muslime, Christen oder Juden, diese Art des Terrors bedroht uns alle in Europa. Roy, sein, sagen wir mal, intellektueller Kontrahent, sagt, anders als Keppel, dass der Islam, die Religion, nicht unmittelbar mit den Gewaltakten verknüpft sei. hat als Erklärungsmodell das Konzept einer islamisierten Radikalität entwickelt. Der Dschihad ist darin Ausdruck einer Gewaltkultur, die bereits seit Jahrzehnten existiert und narzisstische Ausprägungen hat. Rohr vergleicht die Anziehungskraft des sogenannten Heiligen Krieges mit der Faszination der Roten Brigaden in ihrer Anfangsphase oder auch mit der deutschen RAF. Auch Kleinkriminelle und Kiffer, so Rohr, wollten ihre Allmachtsfantasien ausleben und das eigene Versagen verbrämen. Und deshalb islamisierten sie die Gewalt, die sie ausüben, um ihre Sache zu erhöhen, um sie religiös und ideologisch zu veredeln, sozusagen. Der öffentlich ausgetragene Streit zwischen diesen beiden großen französischen Denkern zeigt nicht zuletzt, wie verbissen im Moment darum gerungen wird, das Furchtbare, all diese grausamen Gemetzel endlich erklären zu können, zu erfahren, woher das Grauen stammt, was es auslöst, um es im Gegenzug vielleicht effektiver bekämpfen zu können. Thema Ausland, Thema Chile. Die Reise von Bundespräsident Gauck sollte eine Verneigung vor den Opfern der Colonia Dignidad sein. Übrig blieb ein peinlicher Eklat. Florian Gallenberger hätte an diesem Abend mit vielem gerechnet. Über 10.000 Kilometer weit war der Regisseur geflogen, um das Land zu besuchen, in dem sein jüngster Film spielt. Der Film über die Colonia Dignidad, den wir hier im Niemandsland schon vor 2 Monaten vorgestellt hatten. Er beschreibt das Schreckensregime des deutschen Sektenführers Paul Schäfer, der in der Colonia Dignidad mutmaßlich hunderte Kinder missbrauchte und Gegner des Pinochet-Regimes foltern ließ. Von der Gründung der Siedlung 1961 bis in die 80er Jahre hinein hatte die deutsche Botschaft in Santiago de Chile dem Treiben Schäfers zugesehen. Auch deshalb hatte sich Bundespräsident Joachim Gauck entschieden, Gallenberger einzuladen, als er sich vor 2 Wochen auf den Weg nach Südamerika machte. Es war, nach all den Jahren der Kumpanei mit dem Verbrecher, wenigstens ein zaghaftes Zeichen der Reue. Aber als Gallenberger am vorvergangenen Mittwochabend die Residenz der deutschen Botschaft verlassen wollte, in der Gauck zum Empfang gebeten hatte, fuhr ihn ein Mann an. »Das sind dreckige Lügen, die Sie da in Ihrem Film verbreiten«, zischte er. »Selbstschussanlagen wie bei Ihnen im Film gab es gar nicht. Vielmehr hätten die Mitglieder der Kolonie wie in einer großen Familie gelebt. Und im Übrigen, ich war auch Missbrauchsopfer.« Gallenberger kann auch Tage später noch nicht glauben, was ihm da in der Botschaft widerfahren ist. Denn der Mann mit dem rüden Ton war Reinhard Zeitner. Er gehörte zum Sicherheitspersonal von Sektenführer Schäfer. Der hörte nicht auf zu schlagen, selbst wenn man bewusstlos war, berichten Colonia Dignidad-Opfer noch heute über Zeitner. 2013 wurde Zeitner in einem Sammelverfahren gegen zahlreiche Sektenmitglieder wegen Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und Entziehung in Santiago zu 3 Jahren Haft verurteilt, ausgesetzt auf 4 Jahre zur Bewährung. Doch nicht nur Zeitner war zum Empfang geladen. Am Buffet stand auch Hans Schreiber, Anwalt der Colonia und heute gemeinsam mit Zeitner Mitglied ihrer Führungsriege. Diese versucht, das ehemalige Sektengelände als Villa Baviera Touristen schmackhaft zu machen. Den verbliebenen rund 140 Siedlern bot Schreiber vor einigen Monaten Teile des riesengroßen Geländes zur Selbstnutzung an, unter der vertraglich fixierten Bedingung, über die Vergangenheit zu schweigen. Prompt meldeten sich nach dem Gauck-Empfang auch Colonia Dignidad-Opfer bei der Botschaft, voller Zorn über die Auswahl der Gäste. »Ist es nicht eine Zumutung, mich zu meinen Peinigern zum Anstoßen einzuladen?«, fragte einer. »War ich als Pflanze oder Dekoration eingeladen?« So endete die Reise Gaucks, die ein Versöhnungsangebot an die Colonia-Opfer hätte sein sollen, in einem peinlichen Eklat, der nun in Berlin ein Nachspiel haben muss. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Yeah. Yeah.

Wenn ein Leidender nur die Krankheit sieht, nur was nicht mehr da ist, verengt sich seine Welt bis zur Erstickung und lebt nicht mehr oder lebt nur in die Pathologie. Seine Sicht richtet sich auf die Schmerzstelle und blendet alles andere aus, auch wenn Mann, Frau das nicht beabsichtigt. Dieser Mechanismus der Konzentrierung unserer Aufmerksamkeit allein auf das Schlechte bei gleichzeitiger Ausblendung der Vielfalt und Fühle unserer Welt und ihres Geschehens wenden wir oft auch auf soziale Ebene an. Und was auf globaler Ebene gilt, das gilt bei der Wahrnehmung unserer Umwelt umso mehr. Deswegen will ich euch auf den Film Mañana, Tomorrow und die deutsche Version aufmerksam machen. Also morgen heißt er. Die Welt ist voller Lösungen. Matthias Viereck schreibt in Melodie und Rhythmus über den Film. Ein besseres Morgen. Mutmachende Zukunftsdoku. Im Sommer 2012 erschien in der renommierten Fachzeitschrift Nature eine von einer multidisziplinären Gruppe von Wissenschaftlern unterzeichnete Studie. Wenn die Menschheit so weitermache wie bisher, werde sie wohl zwischen 2040 und 2100 einen Zusammenbruch der Ökosysteme erleben. Es war dieser Artikel, der die beiden Regisseure von Tomorrow, die Schauspielerin Melanie Lauren und den Aktivisten Kirill Dion, darin bestärkte, sich das Thema in eine Doku anzunehmen und rund um den Globus zu reisen, nach Dänemark, Finnland und Island, genauso wie in die Schweiz, die USA und nach Indien. Aus all diesen Ländern aber haben Lauren und Dion nicht das mitgebracht, was man vielleicht vermutet, nämlich negative und angsteinflößende Befunde. Nein, den beiden geht es vor allem darum, mittels positive Beispiele Mut zu machen. In Frankreich ist es ein kleiner, nach den Prinzipien der Permakultur bewirtschafteter Betrieb. San Francisco steht für die Machbarkeit radikaler Müllreduzierung. Kopenhagen für autarke Energieversorgung. Die 1600 urbanen Farmen in Detroit sind genauso ermutigend wie die im Film erwähnten lokalen Währungen. Selbst das finnische Schulsystem wird beleuchtet. Tomorrow verfügt doch über großes Mobilisierungspotenzial. Man verlässt den Kinosaal mit ersten Gedanken darüber, wie man selbst im Kleinen seinen Alltag verändern könnte. Bis hier Matthias von Viereck. Also, eine andere Welt ist möglich? Ja, natürlich, hier ist sie. Ich habe den Film im Malakino gesehen, in die Altstadt von Barcelona. Sehr empfehlenswert und man kann den auch im Texas-Kino sehen. Ja, vielen Dank, Marissa. Das war sehr schön, dass du heute mal die Filmkritik hier im Niemandsland übernommen hast, wo Werner ja nicht da ist. Vielen Dank. Gerne meinerseits. A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point. Vor etwa 3 Jahren, als ich gerade schwanger war, erzählte mir Cyril von einer Studie. Sie kam zu dem Schluss, dass mein Sohn in einer Welt aufwachsen würde, in der Nahrung, Wasser und Öl knapp sind. Damals leitete ich eine Non-Profit-Organisation. Ich fragte mich, wie können wir Millionen von Menschen, die von Katastrophen sowieso schon genug haben, mit so einer Nachricht erreichen? Wir mussten etwas tun. Also machten wir uns auf den Weg, um auf der ganzen Welt nach Leuten zu suchen, die kreative Lösungen anbieten. It's always so hard. We didn't start with, shall we save the planet? Because that was too grand. We just start with where we are. Es gibt keine perfekten Demokratien oder Wirtschaftsmodelle. Aber auf unserer Reise fanden wir eine neue Vision für eine Welt, in der Gemeinschaften autonomer sind und deswegen freier. En faisant tout à la main sur un tout petit territoire, on peut produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted. Diese Menschen schreiben eine neue Geschichte. Sie sagen, es ist nicht zu spät, aber wir müssen uns bewegen. Jetzt. Now we vote, we govern. Start looking around, you will get it all, the old and saw the signs. Es gibt Lösungen. Und wenn wir alles geben, wenn wir unsere Kräfte bündeln und unsere Herzen zusammentun, dann können wir gemeinsam anfangen, die Welt zu verändern. Tomorrow. In Totnes, we have a £21 note. Kind of. 21. Because you can. Why not? Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde vom Niemandsland, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Augustbeginn. Viele haben jetzt vielleicht Ferien. Auch für mich ist heute mein erster Ferientag. Zum Abschied noch ein Satz von Erich Kästner. Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Werden Sie glücklich. Tschüss. Denn ich bin schon hier mit jedem Schritt so nah. So nah und doch noch nicht ganz da. Bin so sehr verwirrt in mir. Und mit jedem Augenblick kann ich nicht mehr zurück. Kann ich nicht mehr. Mit jedem Augenblick kann ich nicht mehr. Mit jedem Schritt kann ich nicht mehr. Mit jedem Augenblick kann ich nicht mehr. Mit jedem Kuss kannst du nicht mehr zurück. Ich bin noch nicht so weit. Gib mir noch etwas Zeit. Denn bis ich dich wiedersehe, brauch ich noch Zeit. Denn deine Liebe tut noch weh. Ich bin noch nicht so weit. Gib mir noch etwas Zeit. Denn bis ich dich wiedersehe, brauch ich noch Zeit. Nicht mehr. Mit jedem Augenblick kann ich nicht mehr. Mit jedem Schritt kann ich nicht mehr. Mit jedem Augenblick kann ich nicht mehr. Mit jedem Kuss kannst du nicht mehr zurück. Ich bin noch nicht so weit. Gib mir noch etwas Zeit. Denn bis ich dich wiedersehe, brauch ich noch Zeit. Und deine Liebe tut noch weh. Ich bin noch nicht so weit. Zeit, denn bis ich dich wiedersehe, brauch ich noch Zeit. Denn deine Liebe tut noch weh. Denn deine Liebe tut noch weh. Mit jedem Schritt kann ich nicht mehr. Mit jedem Augenblick kann ich nicht mehr. Mit jedem Kuss kannst du nicht mehr zurück.